Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Es ereignete sich im Hafen von East London, einer Küstenstadt in Südafrika. Im Dezember 1938, kurz vor Weihnachten. Miss Marjorie Courtney Latimer, die Leiterin des örtlichen Naturkundemuseums, begutachtet einen ungewöhnlichen Fang. Es ist ein sonderbarer graublauer Fisch, der da vor ihr auf dem Deck eines Trawlers liegt. Aus seinem etwa 1,50 Meter langen Körper ragen mehrere auffällige Brust- und Bauchflossen, muskulös und fleischig. Die kräftige Schwanzflosse hat die Form eines büscheligen Pinsels. Der schimmernde Körper ist von großen Schuppen bedeckt. Er sieht urtümlich aus, dieser Fisch. Wie ein Lebewesen aus einer anderen Welt. Oder aus einer anderen Zeit. Marjorie Courtney Latimer nimmt den ungewöhnlichen Fund mit in ihr Museum und tut ihr Bestes, um den Koloss zu konservieren. Sie fertigt eine Skizze an und schickt diese an den bekannten Fischforscher J.L.B. Smith. Smith kann zunächst kaum glauben, was er auf der Zeichnung sieht. Ich wäre nicht überraschter gewesen, wenn mir ein Dinosaurier über den Weg gelaufen wäre. Der Paläontologe erkennt nämlich sofort, dass es sich bei dem Fisch um eine Tierart handelt, die man für längst ausgestorben hielt. Ein Meeresbewohner aus der Gruppe der Quastenflosser, der, wie man damals aus Fossilfunden weiß, bereits vor 400 Millionen Jahren lebte. Ein lebendes Fossil. Die zoologische Sensation ist perfekt. Die Nachricht geht um die Welt. Der Quastenflosser erregt auch deshalb so viel Aufmerksamkeit, weil er ein verknöchertes Skelett aufweist und der Bau seiner Brust- und Bauchflossen den anatomischen Merkmalen der Landwirbeltiere ähnelt. Der Fisch gilt daher als Brückentier, als Vorbote der spannenden Phase der Erdgeschichte, als die Tiere vor etwa 360 Millionen Jahren aus dem Meer stiegen und anfingen, das Land zu besiedeln. Ein Schlüssel zum Verständnis unserer eigenen Entwicklungsgeschichte. Denn aus den ersten Landwirbeltieren entwickelten sich später nicht nur Reptilien und Vögel, sondern auch alle Säugetiere. Einschließlich des Menschen. Smith verschreibt sich selbst der Suche nach dem lebenden Fossil. Doch erst viele Jahre später gelingt es, weitere Exemplare des Quastenflossers aufzuspüren. Smith verewigt seine Erlebnisse in einem Buch. Eine Abenteuergeschichte, die den deutschen Biologen Professor Axel Meyer schon in jungen Jahren in ihren Bann zieht. Im Jahr 2002 wird der Forscher selbst Gelegenheit haben, eine ihrer Hauptpersonen kennenzulernen. Auf einer internationalen Wissenschaftskonferenz trifft er die damals bereits 95-jährige Marjorie Courtney Latimer. Sie saß dann so da wie die Queen, so ein bisschen, sah auch so ähnlich aus. Und hat dann so Hof gehalten und hat dann sich mit uns allen höflich unterhalten und wir konnten alle Fotos mit ihr machen und sie konnte nochmal die Geschichte erzählen, wie sie den Quastenflosser gefunden hat. Und dann war es für mich einfach eine schöne Sache, dass ich früh in meiner wissenschaftlichen Karriere dann an diesem Fisch arbeiten konnte. Eine Frage nämlich gibt Axel Meyer schon während seines Studiums Rätsel auf. Seit dem spektakulären Fund damals wird in allen Lehrbüchern der Quastenflosser unter allen Fischen als nächstlebender Verwandter des Menschen dargestellt. Aber konnte das wirklich stimmen? Oder kam dafür nicht eher der Lungenfisch in Frage? Ein weiteres Relikt der Urzeit, das über dem spektakulären Fund des Quastenflossers fast in Vergessenheit geraten war. Wie der Name schon sagt, verfügte der Lungenfisch neben Kiemen bereits über Lungen, um Luft von der Wasseroberfläche zu atmen. Die evolutionäre Entwicklung von Lungen war eine wichtige Voraussetzung, um den Tieren später ein Leben an Land zu ermöglichen. Auch der Lungenfisch schwamm bereits vor 400 Millionen Jahren im Salz- und Süßwasser und überlebte in verwandten Formen bis in die heutige Zeit. Ursprünglich wurden die Lungenfische auch zu den Amphibien gestellt. Zumindest die südamerikanischen und afrikanischen Lungenfische haben auch keine Schuppen oder sehr reduzierte Schuppen. Und wenn man die in die Hand nimmt, fühlen sie sich an wie ein Lurch oder wie ein Frosch. So nass, weich und glitschig so ein bisschen. Also, aber anders als ein Fisch, der eben schleimig und schuppig ist, fühlt sich die Haut eines afrikanischen oder südamerikanischen Lungenfisches weich an. Weich wie eine Amphibie. Und Amphibien waren die ersten Wirbeltiere, die nicht nur im Wasser leben konnten, sondern auch an Land. Lange Zeit waren Wissenschaftler auf den Fund von Fossilien angewiesen, um aufgrund des Körperbaus von frühzeitlichen Tieren auf deren stammesgeschichtliche Weiterentwicklung schließen zu können. Inzwischen stehen jedoch auch molekulargenetische Methoden zur Verfügung, mit denen man die Verwandtschaft mit den heute lebenden Arten bestimmen kann. Und die, wie Axel Meyer selbst erfahren hat, verblüffende Ergebnisse hervorbringen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kuh, einen Lachs und einen Lungenfisch auf der Bühne und fragen jetzt, wie heißt das Sesamstraße-Spiel? Wer von den dreien gehört nicht zu den anderen? Und dann ist es eben nicht so, dass der Lachs und der Lungenfisch näher verwandt sind, sondern der Lungenfisch und die Kuh sind näher verwandt. Obwohl der Lungenfisch äußerlich gesehen einem Lachs auf den ersten Blick sehr viel ähnlicher sieht. Weil diese äußerlichen Ähnlichkeiten uns auf ein falsches Gleis führen können. Das ist ja das Spannende eben auch daran, dass Sachen nicht ganz so sind, wie sie vielleicht zu sein scheinen. Axel Meyer entnahm also Gewebeproben aus beiden lebenden Fossilien. Dem Quastenflosser und dem Lungenfisch. Dann verglich er die darin enthaltenen DNA-Sequenzen, also die Erbinformationen, mit denen der Landwirbeltiere. Dabei stellte sich heraus, dass nicht der Quastenflosser, sondern der Lungenfisch der nächste Verwandte des Menschen unter den heute noch lebenden Fischen ist. Woraus sich der Schluss ziehen lässt, dass es wohl Nachfahren der Lungenfische waren, die vor mehr als 350 Millionen Jahren als erste Wirbeltiere an Land kamen. Doch auch wenn man das heute im Labor belegen kann. Wie war den Tieren diese Entwicklung möglich? Und wie gewaltig musste sich der Bauplan ihres Körpers für die Eroberung des Landes umgestalten? Um diese Fragen beantworten zu können, muss man weit zurückgehen in der Geschichte unseres Planeten. Etwa 450 Millionen Jahre. Bis in eine Zeit, die Ordovizium genannt wird. Es war warm und feucht. Und die Welt sah völlig anders aus als heute. Auf der Südhalbkugel der Erde gab es einen Superkontinent, Gondwana. Und eine Reihe von kleineren Kontinenten. Dort, wo heute Europa liegt, war damals Meer. Ein Ozean, der die ganze Welt umspannte. Nur hier und in den Süßwasserseen der Kontinente tummelte sich das Leben. Algen und Korallen bevölkerten das Wasser, ebenso wie muschelähnliche Meerestiere und die ersten noch kieferlosen Fische. Das Land aber war wüst und leer. Eine stille Welt. Kein Vogelgesang, kein Bienensummen, kein Blätterrauschen. Nur das Geräusch des Meeres. Die allerersten Tiere, die in dieser Beschaulichkeit noch vor den Nachkommen der Fische an Land gekrabbelt sind, müssen Skorpione gewesen sein. Das sagt Jes Rust, Paläontologe an der Universität Bonn. Sogenannte Seeskorpione, und die haben Fährten hinterlassen auf trockenem Land. Jetzt muss man sich das nicht wie ein Ufer vorstellen, so ein richtiges, sondern das sind Flusssysteme gewesen, die Sand vorgeschüttet haben ins Meer. Und auf diesen Sandbarren, so nennt man das, auf solchen großen Sandplatten, da sind die drauf rumgelaufen. Und die Spuren, die sind fossil erhalten. Und das ist der älteste Nachweis von Gliederfüßern an Land. Nun, es gab zu der Zeit schon größere Fische. Und diese Seeskorpione selber, die dort ihre Fährten hinterlassen haben, waren auch Räuber. Und zwar keine so ganz kleinen. Es gibt Funde aus der Eifel, die erst vor wenigen Jahren gemacht worden sind, von einer Schere von einem solchen Seeskorpion. Und danach hat der also die Größe eines ausgewachsenen Mannes deutlich überschritten. Die sind also ja so Richtung 250, 260 Meter lang gewesen. Wahrscheinlich haben sich die urzeitlichen Riesen kleine Lebewesen einverleibt, die sich im sogenannten Spülsaum am Ufer zwischen den Algen fanden. Würmer zum Beispiel. Es gibt heute noch verwandte Formen, der sogenannte Feilschwanzkrebs zum Beispiel, der unter anderem an der Ostküste Nordamerikas lebt. Und die gehen zur Paarung in den Uferbereich, wo dann wirklich Hunderttausende von diesen Tieren saisonal an Land gehen, um sich einfach dort fortzupflanzen. Nun sind ja Tiere, wenn sie sich fortpflanzen, oft ungeschützt und in der Situation eher Feinden ausgeliefert, sodass also der Gang an Land erstmal dazu gedient haben mag, sich vor Fressfeinden in Sicherheit zu bringen. Also es könnte ein Aspekt gewesen sein. Das Leben im Meer sollte in den nächsten Jahrmillionen noch riskanter und der Kampf um den Lebensraum noch härter werden. Denn die Fischarten wurden immer vielfältiger. So wird das Devon, die Periode von vor 416 bis 359 Millionen Jahren, auch das Zeitalter der Fische genannt. Heutzutage kennen wir noch von den kieferlosen Fischen die Schleimaale und die Neunaugen. Und damals gab es also sehr, sehr viel mehr davon. Dann gab es schon Haifische, aber noch nicht sehr viele. Es gab die fleischflossigen Fische, darunter auch sehr große Räuber, die so 7-8 Meter groß werden konnten, also Quastenflosserverwandte. Und es gab eine besondere Gruppe von Fischen, die eigentlich damals die Meere dominiert hat. Das waren die Panzerfische. Die sind aber am Ende des Devons dann ausgestorben. Und die waren, wie der Name sagt, sehr stark gepanzert und hatten auch sehr gefährliche Räuber darunter, die auch so 6-7 Meter groß werden konnten und anstatt von Zähnen so schneidende Knochenplatten in den Kiefern hatten und damit also ihre Beute zerteilen konnten. Diese gefräßigen Raubfische, die der Paläontologe Dr. Florian Witzmann vom Naturkundemuseum in Berlin beschreibt, konnten den Fischen, die es schafften, sich an die flache Uferzone anzupassen, nicht folgen. Auf dem Grund des seichten Wassers sprichwörtlich Fuß fassen zu können, war also ein klarer Überlebensvorteil. Wichtig war ja, dass aus den Flossen zum Beispiel die Beine wurden. Und die Flossen dieser Fische, die sogenannten fleischflossigen Fische, die haben schon einige Knochenelemente, die wir mit denen der Vierfüßer praktisch gleichsetzen können. Zum Beispiel hat die Vorderflosse einen Oberarm und Elle und Speiche und die Beckenflosse einen Oberschenkelknochen und Schienbein und Wadenbein. Was sich eben noch entwickeln musste und was eben dann für die Vierfüßer ein Unterscheidungsmerkmal von den Fischen ist, ist, dass Zehen und Finger entstanden sind. Das haben die Fische nicht. So entwickelten sich über tausende von Generationen die ersten Fische auf Füßen. Frühe Amphibien, die dank der Evolution nun mit Hilfe ihrer Beine von einem Watttümpel zum anderen kriechen konnten. In diesen Pfützen wurden beim Trockenfallen des Watts bei Ebbe stets kleine Fische eingeschlossen, sodass die ersten Vierfüßer dort ein reiches Nahrungsangebot vorfanden. Der Ichthyostega zum Beispiel, der über paddelförmige Hinterfüße und einen fischartigen Schwanz verfügte. Oder der Acanthostega, der etwa 60 cm groß werden konnte. Das ist also der erste Vierfüßer, bei dem man entdeckt hat, dass er also ein Kiemenskelett besessen hat, also ähnlich wie ein Lungenfisch. Weiterhin ist sehr interessant, gerade bei dieser Form, dass die Anzahl der Finger und Zehen nicht 5 ist, wie man das ursprünglich dachte, dass die ersten Vierfüßer schon 5 Zehen und 5 Finger gehabt haben, sondern 8. Also die hatten also sehr, sehr große Hände und Füße, wenn man so will. Es gibt auch die Theorie, dass mit Hilfe dieser Extremitäten, dass sie sich eben kurz auf das Land, an das Ufer hochschieben konnten und sich dort ein bisschen sonnen konnten. Und um dort eben Wärme zu tanken, um dann eben einen höheren Stoffwechsel zu haben, wenn sie im Wasser wieder gejagt haben. Allerdings ist es ein bisschen problematisch, weil diese Tiere sicherlich keine wirklich stark verhornte Haut gehabt haben, wie das zum Beispiel die heutigen Reptilien oder auch Säugetiere haben und wahrscheinlich sehr leicht ausgetrocknet sind. Insofern hat diese Theorie einen gewissen Haken. Um für ein Leben an Land gerüstet zu sein, musste sich also noch vieles ändern. Zum Beispiel die Art und Weise, Nahrung aufzunehmen. So hatten viele Lebewesen im Meer ihre Beute nicht gebissen und gekaut, sondern einfach mit dem Wasser eingesaugt. Um an Land fressen zu können, muss sich das ganze Kiemenskelett sehr stark umbauen und es muss sich auch eine Zunge bilden, die praktisch die Beute dann im Mund manipuliert und beim Schlucken dann eben hilft. Auf das Atmen an Land waren die ersten Vierfüßer zumindest schon vorbereitet, da sie wie die Lungenfische über Kiemen und Lungen verfügten. Aber später, wenn ihre Nachfahren dann zu einer stärker landbezogenen Lebensweise übergingen, dann mussten die Kiemen natürlich vollständig reduziert werden, weil die ja sofort in der Luft vertrocknen und praktisch dann kaputt gehen, sodass dann praktisch nur noch auf die Lungenatmung vertraut wurde. Um überhaupt atmen zu können, musste natürlich bereits genügend Sauerstoff in der Atmosphäre vorhanden sein. Dafür, dass die Luft rein war für den Auftritt der Wirbeltiere, hatten unter anderem die ersten Pflanzen gesorgt, bei deren Photosynthese Sauerstoff freigesetzt wird. Man nimmt an, dass die ersten einfachen Moose aus den sogenannten Armleuchteralgen hervorgingen. Einer zerbrechlich wirkenden Wasserpflanze, deren Form an einen vielarmigen Kerzenleuchter erinnert. Die Eroberung des Landes muss auch hier ein wahrer Kraftakt gewesen sein, wie Professor Michael Krings von der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München erläutert. Man kann sich diese Herausforderungen, die die Pflanzen annehmen mussten, am einfachsten vorstellen, indem man am Strand eines Meeres eine größere Alge nimmt, diese Alge aus dem Wasser nimmt und für eine Zeit lang an Land stellt. Und das, was zunächst sofort auffällt, ist, dass der Pflanzenkörper dieser Alge quasi in sich zusammenfällt. Weil die Alge in dem Medium, in dem sie lebte, nämlich im Wasser, durch den Auftrieb des Wassers quasi in Form gehalten wurde, was bei einer Pflanze, die an Land lebt, halt nicht der Fall ist. Das heißt, die Pflanze muss ihren eigenen Pflanzenkörper durch sich selber, durch Bildungen, durch Stabilisation in Form halten. Daher kochen die ersten Gewächse erst einmal am Boden und hatten weder Wurzeln noch Blätter. Blüten sollten erst viele Millionen Jahre später entstehen. Aber? Pflanzenleben strebt immer dem Licht nach und strebt immer danach, sich höher zu organisieren und weiter nach oben zu kommen. Und irgendwann sind dann die ersten Pflanzen aufgetreten, die nicht nur niederliegende Pflanzenkörper gehabt haben, sondern aufrecht dem Licht entgegenwachsende Pflanzenkörper gehabt haben, die ein bisschen komplexer organisiert waren. Und es ist dann leicht, sich vorzustellen, dass sich aus solchen Formen sukzessive dann Bäume auch entwickeln konnten. Es waren clevere Anpassungsstrategien, die die frühen Landpflanzen entwickelten. Vermutlich gingen sie eine Zweckgemeinschaft mit den Pilzen ein, die sie mit Mineralien versorgten. Und um sich vor übermäßigem Wasserverlust und vor der UV-Strahlung zu schützen, bildeten sie eine Cuticula. Eine wachsartige Schutzschicht, die alle oberirdischen Pflanzenteile überzog. Im Karbon, dem Zeitalter von vor 359 bis 299 Millionen Jahren, war die Pflanzenwelt bereits zu üppiger Vielfalt herangewachsen. Auf steinkohlehaltigem Sumpfboden gediehen riesige Farne. Baumartige Bärlapppflanzen und Schachtelhalme sollen damals eine Höhe von 30 bis 40 Metern erreicht haben. Von der Invasion der Pflanzen profitierte auch die heute artenreichste Tiergruppe. Insekten, die ihre Biss- und Eiablagespuren an später versteinerten Blättern hinterließen. Ebenso wie die Spinnen hatten sie sich ganz unabhängig einen Weg aus dem Wasser an Land gebahnt. Wie, ist noch ein wissenschaftliches Rätsel. Genetische Analysen deuten jedoch darauf hin, dass die Insekten aus den Krebstieren hervorgegangen sein könnten. Fossilien aus der Zeit des oberen Karbons zeigen bereits Exemplare mit Flügeln. Paläontologe Dr. Jes Rust. Das sind dann diese berühmten Funde von solchen libellenverwandten, libellenähnlichen Formen mit bis zu 75 Zentimetern Spannweite. Und anderen Formen, die sehen ein bisschen aus wie so Hundertfüßer, die konnten über 2 Meter Länge erreichen. Die waren dann unter Umständen, so wird es von der BBC gerne dargestellt, auch dann schon durchaus attraktive Gegner für Amphibien. Natürlich ist es auch ein Kampf um Ressourcen gewesen an Land. Ja, also die ersten Formen, sag ich mal, die hatten es vielleicht noch relativ paradiesisch. Da war noch nicht so viel los. Aber in dem Moment, wo dort das Leben vielfältiger wurde, wurde auch die Konkurrenz um die verfügbaren Ressourcen an Nahrung und so weiter, wurde einfach größer. Still kann die Welt damals nicht mehr gewesen sein. Auch wenn die Artenvielfalt in früheren Zeiten mit Sicherheit anders geklungen hat als heute. Ich habe mal vor Jahren den Gesang einer fossilen Laubheuschrecke rekonstruiert. Wir haben das also dann nachmoduliert mit dem Computer. Und ich habe da also dreidimensional erhaltenes Flügelmaterial aus dem unteren Eozän von Dänemark gehabt. Das ist etwa 54 Millionen Jahre alt. Und das kann man über ähnliche Messungen mit heute lebenden Laubheuschrecken, kann man daraus die Gesangsgrundfrequenz ausrechnen. Zwar fehlen gerade für die Übergangszeit vom Wasser zum Landleben für verschiedene Tierarten noch Belege. Jedoch stoßen Forscher immer wieder überraschend auf fehlende Bruchstücke für das Mosaik der Evolution. So entdeckte das Team des amerikanischen Paläontologen und Evolutionsbiologen Neil Shubin im Jahr 2004 in der kanadischen Arktis das Fossil des Tiktaalik. Ein Mischwesen, halb Wasser, halb Landbewohner. Schuppen und Flossen wie ein Fisch. Aber einen flachen, krokodilsähnlichen Kopf und einen Hals wie ein Landlebewesen. Ein Fisch mit Schulter, Ellenbogen und Handgelenk. Was ihn in die Lage versetzte, eine Art Liegestütz zu machen. Nach seiner spektakulären Entdeckung, die Shubin den Auftritt in verschiedenen Talkshows bescherte, ist der Forscher überzeugt davon, dass unsere Hände, mit denen wir heute schreiben und zeichnen, ursprünglich bei den Fischen entstanden, die den ersten Schritt an Land wagten. Dass sich unsere Zähne aus dem Panzer haiähnlicher Fische entwickelt haben. Und dass es auffällige Parallelen gibt zwischen unserem Schluckauf und der Kiemenatmung der Kaulquappe. Über die untrennbare Verbindung des Menschen mit der Vergangenheit schreibt Nils Schubin in seinem Buch »Der Fisch in uns«: Wenn man erkennt, welch tiefe Ähnlichkeit zwischen verschiedenen Organen und Organismen besteht, so wird immer deutlicher, dass alle Bewohner unseres Planeten Variationen des gleichen Themas sind. Der Biologe Professor Axel Meyer von der Universität Konstanz formuliert es etwas nüchterner. Ich habe den Menschen nie als etwas Besonderes in der Evolution angesehen. Wir sind in keiner Form perfekt, sondern wir sind Kompromisse, die sich daraus ergeben, dass wir jetzt leben und bestimmte Ansprüche an unsere Umwelt haben, aber dass wir unsere evolutionäre Vergangenheit in uns tragen. Und das tun wir in der verschiedensten Form, indem wir zum Beispiel eben nur 5 Finger haben und nicht 6 und nicht 7 oder nicht 8.